Sie hören den Artikel Grafische Benutzeroberfläche, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 9. Juni 2013. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Eine grafische Benutzeroberfläche, GBO, ist eine Softwarekomponente, die dem Benutzer eines Computers die Interaktion mit der Maschine über grafische Symbole erlaubt. Die Darstellungen und Elemente, Arbeitsplatz, Symbole, Papierkorb, Menü, können meist unter Verwendung eines Zeigegeräts wie einer Maus gesteuert werden. Synonyme Bezeichnungen sind die Abkürzung GUI, englisch Graphical User Interface, und dessen wörtliche Übersetzung grafische Benutzeroberfläche. Im Gebiet der Softwareergonomie wird stattdessen der Begriff grafische Benutzungsschnittstelle bevorzugt. In der Breite haben GUIs die auf Zeichen basierenden Benutzerschnittstellen, TUIs, weitgehend abgelöst. Erstens, Geschichte. Das Konzept von GUIs im heutigen Sinne stammt aus den 1970er Jahren. Seit 1973 erarbeitete man am Xerox Park in Kalifornien den Xerox Alto. Den ersten kommerziellen Einsatz zeigte 1981 der Xerox Star. Einen größeren Kreis von Anwendern erreichte das Konzept erst durch die populären Computer von Apple. Ab 1979 wurde dort daran gearbeitet, wobei man sich von Xerox inspirieren ließ, und 1983 erschien der Apple Lisa mit grafischer Benutzeroberfläche. Dieser war noch überaus teuer. Wichtiger war für die Zukunft der Apple Macintosh von 1984, der unter der Leitung von Steve Jobs entwickelt wurde. Als originäre GUI-Computer folgten der Atari ST, Verkaufsstart im Juni 1985, und der Commodore Amiga, Verkaufsstart im März 1986. Microsoft kam im November 1985 mit Windows 1.03 hinzu, das bereits 2 Jahre zuvor als Reaktion auf Lisa angekündigt worden war. Windows 1.03 konnte allerdings die hohen Erwartungen kaum erfüllen. Es lief auf den IBM-kompatiblen PCs und setzte sich später gegen das von IBM bevorzugte OS 2 durch. Auch für den weit verbreiteten Commodore 64 erschien eine grafische Benutzeroberfläche, GEOS, von 1986. Dennoch setzten sich GUIs nur langsam durch, da die damaligen Computer meist noch zu langsam waren, um das Konzept angemessen zu realisieren. Als die Zeitschrift 64er im Mai-Heft 1990 4 Benutzeroberflächen miteinander verglich, erhielten der Commodore 64 mit GEOS und der AT286, also ein IBM-PC mit Windows, die Note gut, der Amiga und der Atari nur ein befriedigend. Die Zeitschrift lobte die größere Benutzerfreundlichkeit von GUIs, wies aber auf das Problem hin, dass für manche nur wenige Anwendungen existieren. Als einheitliche Lösung mit großem Umfeld an Anwendungen fiel der Windows-PC positiv auf, er war aber auch am teuersten. Gerät mit Diskettenlaufwerk, Monitor und Maus und Software kosteten damals 4000 D-Mark. Das entsprechende Paket Commodore 64 GEOS bzw. der Amiga war nur halb so teuer. Der Atari ST kostete nur 1200 D-Mark, arbeitete aber nur schwarz-weiß und wurde mit wenig Software ausgeliefert. 8-Bit-Rechner wie der Commodore 64 erwiesen sich letztlich als zu langsam. Wegen des begrenzten Arbeitsspeichers musste man des Öfteren mit Disketten hantieren. Daher waren grafische Benutzeroberflächen eher erst für die Generation der 16-Bit-Rechner geeignet, zum Beispiel für den Atari ST. Der Durchbruch von Microsoft Windows erfolgte nach 1992 mit Windows 3.1. Windows gilt heute als Standard beim Arbeiten mit PCs. Unter Unix und Linux gibt es mehrere, auf das X-Windows-System aufsetzende Desktop-Umgebungen, die den Zweck einer grafischen Benutzeroberfläche erfüllen. Besonders bekannte Vertreter sind die Desktop-Umgebungen KDE sowie des weiteren GNOME, XFCE und Enlightenment, ferner die Lightweight-Entwicklung LXDE. Mit zunehmendem Funktionsumfang der GUIs selbst und der zugehörigen Programme nahm auch der Ressourcenbedarf der betreffenden Betriebssysteme immer weiter zu. Reichten zum Beispiel für GEOS 1.2 noch ein 8-Bit-Prozessor mit 1 MHz, 64 KB Arbeitsspeicher und ein 5¼ Zoll Diskettenlaufwerk mit 170 KB Disketten, so empfahl Microsoft für die Version von Windows Vista Home Basic, Oktober 2007, Ein 32-Bit-Prozessor mit 800 MHz, 512 MB Arbeitsspeicher, eine 20 GB Festplatte, davon 15 GB frei, und ein DVD-ROM-Laufwerk. Zweitens, Normierung der Anforderungen. Die Anforderungen an eine grafische Benutzerschnittstelle im Rahmen der Mensch-Computer-Kommunikation sind in der europäischen Norm EN ISO 9241-110 und folgende geregelt. Dabei muss die Schnittstelle folgende Merkmale aufweisen: Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit, Lernförderlichkeit. Ferner ist in der Norm EN ISO 9241 die Umsetzung von Benutzungsschnittstellen für Webapplikationen und deren Evaluation im Rahmen der Benutzbarkeit definiert. Drittens, GUI-Elemente. Eine GUI hat die Aufgabe, Anwendungssoftware auf einem Rechner mittels grafischer Elemente, Steuerelemente oder auch Widgets genannt, bedienbar zu machen. Dies geschieht bei Computern meistens mittels einer Maus als Steuergerät, mit der die grafischen Elemente bedient oder ausgewählt werden, bei Smartphones, Tablets und Kiosksystemen in der Regel durch Berührung eines Sensorbildschirmes. Die Gesamtgestaltung heutiger grafischer Benutzeroberflächen verwendet oftmals die sogenannte Desktop-Metapher. Programme öffnen dabei zunächst ein Hauptfenster. Das GUI-System erlaubt, solche Fenster in ihrer Größe und Position zu verändern, auszublenden oder auf die gesamte Bildschirmgröße zu vergrößern. Grafische Bedienoberflächen sind für viele Mehrzweckbetriebssysteme verfügbar oder gar in sie integriert. Weitere Bedienelemente sind Schaltflächen, Buttons, Toolbars, Symbolleisten, Werkzeugleisten, Schieberegler, Auswahllisten und Symbole. Darüber hinaus werden Dialogboxen, auch Dialogfelder genannt, meist für Benutzerabfragen oder Eingaben verwendet, wie beispielsweise die Auswahl eines Druckers. Eine Palette als GUI-Element kann im Gegensatz zu einem Dialog ständig geöffnet bleiben, ist nicht modal und wird oft am Seitenrand angeordnet. Beispiele sind das Favoritencenter im Internet Explorer oder die Navigationsleiste im Adobe Reader. Ein Ribbon oder Menüband ist eine Weiterentwicklung einer Symbolleiste, die um weitere Bedienelemente ergänzt wurde. Sie findet beispielsweise in MS Office 2010 Anwendung. GUIs können mit der Verwendung von Metaphern für bestimmte Programmfunktionen, wie zum Beispiel den Papierkorb, das Erlernen und das Verständnis der Bedienung wesentlich erleichtern. Kein separates GUI-Element, aber relevant für alle GUI-Elemente ist der Fokus. Das GUI-Element, welches aktuell für die nächste Benutzeraktion (Eingabe von Daten, Änderung des Zustandes etc.) relevant ist, besitzt den Fokus. Damit der Fokus jederzeit für den Benutzer sichtbar ist, ist er grafisch hervorgehoben. In textuellen Eingabefeldern durch eine blinkende Eingabemarker (Cursor, Caret). Andere GUI-Elemente sind meist durch eine gepunktete, dünne Umrandung hervorgehoben, wenn sie fokussiert sind, den Fokus besitzen. Das ist besonders wichtig für Benutzer, welche die GUI, oft aus Effizienzgründen, vorwiegend mit der Tastatur anstelle der Maus bedienen. Während der Fokus für die Tastatureingaben relevant ist, gibt es weiterhin einen Capture (Mausfang). Also das Ziel für Mauseingaben, etwa das Aufziehen einer Markierung oder das Auftauchen von Kontexthilfe. In der Regel bekommt das Eingabeelement, über dem sich der Mauszeiger befindet, die Mauseingaben. In bestimmten Situationen ist es nicht der Fall und wäre irreführend. Einige GUI-Architekturen verketten automatisch Capture und Focus. Bei den meisten folgt der Fokuswechsel erst bei einem Mausklick. Bei der Implementierung von GUI für ein verdrängendes Multitasking-System stellte die richtige Zuordnung von Capture und Focus zum passenden Prozess bei adäquatem Feedback eine erhebliche implementationstechnische Hürde dar. Als Benutzeroberflächenbaum, englisch GUI Tree oder Integration Tree, wird der Graph bezeichnet, der die Logik der GUI-Elemente abbildet. Jeder Knoten des Baumes zeigt eine modale, das heißt die anderen Komponenten blockierende, von dieser Software verwendete GUI-Komponente, also zum Beispiel einen Dialog zum Öffnen einer Datei. Von einem Knoten zu einem anderen existiert genau dann eine Kante, wenn aus der ersten Komponente die zweite aufgerufen werden kann, zum Beispiel durch Betätigen einer Schaltfläche. Viertens, siehe auch: Liste von GUI-Bibliotheken, Smalltalk, Benutzerfreundlichkeit, skalierbare Benutzeroberfläche, WIMP-Benutzerschnittstelle, Benutzerschnittstelle. Fünftens, Weblinks. Commons grafische Benutzeroberfläche, Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien. Leitlinien für die Gestaltung von ergonomischen WWW-Informationssystemen, alte Informationen von 1997 bis 2002. Bernd Leitenberger, die Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche. Sie hörten den Artikel Grafische Benutzeroberfläche, gesprochen am 9. Juni 2013 von Enormator. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/grafische-Benutzeroberfläche. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BY SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.